keinen Pfennig mehr für mein altes Leben. Jesus hat mir ein neues gegeben, einen neuen Start. Der Maskenball ist aus, die Schminke abgetan. Ich brauche mich nicht zu verstecken, weil er zu mir kam. Ich bin frei, ich bin frei. Er hat mir vergeben. Ich bin frei, ich bin frei, weil er für mich starb. Gib dein Leben ihm, er hat dir etwas zu bieten, das dir die Welt nicht schenken kann, deinen echten Sinn. Und suche nicht dein Glück im Dunkel deiner Träume, du könntest sonst versäumen, was Liebe bedeutet. Ich bin frei, oh, ich bin frei, er hat mir vergeben. Ich bin frei, weil er für mich starb. Weil er für mich starb.